Erster Gott, du kennst mich sehr genau. Zweiter, du weißt, wenn ich sitze oder aufstehe. Du kennst meine Gedanken. Dritter, du siehst mich, wenn ich gehe oder schlafe. Du kennst alle meine Wege. Vierter, ich sage ein Wort. Du weißt es schon vorher. Fünfter, du bist vor mir und hinter mir. Deine Hand ist auf mir. Sechster, das ist zu groß für mich. Ich kann es nicht verstehen. Siebter, wo kann ich ohne dich sein? Wo kann ich vor dir weglaufen? Achter, gehe ich in den Himmel? Da bist du. Gehe ich tief nach unten? Da bist du auch. Neunter, fliege ich weit weg zum Meer? Zehnter, auch dort hilft mir deine Hand. Deine Hand hält mich fest. Elfter, vielleicht ist es dunkel um mich herum. Vielleicht wird das Licht zur Nacht. Zwölfter, aber für dich ist die Nacht hell. Dunkelheit ist für dich wie Licht. Dreizehnter, du hast meinen Körper gemacht. Du hast mich im Bauch meiner Mutter gemacht. Vierzehnter, ich danke dir. Du hast mich wunderbar gemacht. Deine Arbeit ist sehr gut. Fünfzehnter, du hast meine Knochen gesehen. Ich war an einem geheimen Ort. Sechzehnter, deine Augen sahen mich schon früh. Du hast alle meine Tage in dein Buch geschrieben. Siebzehnter, deine Gedanken sind sehr wichtig für mich. Es sind so viele Gedanken. Achtzehnter, ich kann sie nicht zählen. Sie sind mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich bei dir. Neunzehnter Gott, bitte strafe die bösen Menschen. Diese Menschen wollen Blut sehen. Zwanzigster, sie sagen schlechte Dinge über dich. Sie benutzen deinen Namen falsch. Einundzwanzigster, ich mag die Menschen nicht, die dich hassen. Ich finde sie nicht gut. Zweiundzwanzigster, ich hasse sie sehr. Sie sind meine Feinde. 23. Gott, schau in mein Herz. Prüfe meine Gedanken. 24. Sieh, ob ich etwas Schlechtes tue. Führe mich auf dem guten Weg für immer.